Hallo, herzlich willkommen zu der 8. Episode vom Outcast.ch. Ich bin Marco. Und ich bin Chris. Und heute geht es um die zwei Kinofilme Brooklyn's Finest und Kick-Ass. Die lustige Comic-Verfilmung von Matthew Vaughn. Wir fangen aber wieder mit DVDs an, die wir geschaut haben. Ich habe gestern spät in der Nacht The Proposal mit der Sandra Bullock geschaut. Ist das unheimlich, dass man den ganz spät in der Nacht müsste schauen? Ja, das ist wirklich unheimlich. Es geht hier um eine ganz böse Chefin, die ausgewiesen wird, wenn sie nicht heiratet, sozusagen. Und sie heiratet dann einfach ihren Sekretär Ryan Reynolds, also tut so, als würde sie. Und dann gehen sie zu seiner Familie auf Alaska und ach, es ist lustig. Who is getting married? You and I. You and I are getting married. Yes. We are. Getting married. We are getting married. Yes. Can't find a love like ours. Ja, das findest du lustig. Du hast ihn auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn komisch wie lustig gefunden. Es verwundert mich jetzt einfach, dass du den auch lustig gefunden hast. Also, ich habe den noch herzig gefunden. Herzig? Ja. Also, ich habe gefunden, Sandra Bullock ist cool in dem Film. Also, ist wirklich lustig. Und Ryan Reynolds, also die Chemie ist irgendwie da. Mhm. Auch da die ganzen Familien und so. Mich hat das Ömi fast ein bisschen aufgeregt. Es ist Ömi von Golden Girls. Genau. Mich hat natürlich die Szene mit dem Stripper aufgeregt. Das war auch so lustig gewesen. Aber der Typ ist herrlich. Ich meine, wenn er nicht der Stripper ist, der taucht überall auf. Aber ich meine, am Abspann zum Schiessen, oder? Wo er dann auf der Einwanderungsbehörde ist. Genau. Und am lustigsten habe ich das Hündchen gefunden. Das war so herzig. Weißt du, wo dort der Vogel kommt? Aha, nein, das finde ich einfach der Schwachpunkt, das Hündchen neben dem Ömi. Nein, also The Proposal gibt schlimmere romantische Komödien, würde ich jetzt behaupten. Definitiv, ja. Man erwartet vor allem nicht viel bei so einem Film. Man erwartet 0815, kommt dann 0816, über ist dann überrascht. Also The Proposal gibt 3 Sterne. Unterhaltsame Sache für zwischendurch. Gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, ja. Horseman zum Beispiel. Das ist ein Thriller à la Seven mit dem Dennis Quaid und der Ji Zhang. Das ist die Asiatin, die bei House of Flying Daggers. Die Junge. Genau, die ganz Junge, die dort umgeturnt ist. Es geht darum, dass irgendeine so komische Sekte anfängt, Menschen aufschneiden und so ein bisschen Körperteile entfernen und so. Und dann also nach deinem Geschmack eigentlich? Nein! Was unterstellst du mir da? ja, die Leute werden einfach vorher noch ein bisschen aufgehängt. Also wenn du Cell gesehen hast, etwa so. Die werden gerade an der nackten Haut aufgehängt, die Leute. Und gibt es ja solche, die das als Hobby machen? Ja. Gibt es das? Ja, ja. Ja gut, es gibt auch Leute, die in den Sack gumpen und Skispringen, also von dem her. Genau. Es gibt alles auf dieser Welt. Oder Star Wars Figuren sammeln. Das gibt es auch, kenne ich irgendeinen Vogel. Jedenfalls funktioniert eigentlich recht gut der Horseman-Film, außer am Schluss, der will nicht so richtig passen, ist total unglaubwürdig. Und dann, die allerletzte Szene ist dann himmeldurig kitschig. Einfach wieder mal so möchte gern Seven. Verwechsel ich jetzt? Da gibt es einen Horseman und Horseman, glaube ich. Gibt es einen Horseman? Ich glaube. Also ist das nicht ein Rachefilm? Nein, ist kein Rachefilm. Nein, ist ein Thriller à la Seven. Okay, nein, dann gibt es da noch einen anderen, der auch erst gerade rausgekommen ist. Auch so einen brutalen. Und der ist auch brutal. Der ist auch brutal, ja. Ich habe auch etwas Brutales geschaut. Cabin Fever 2, Spring Fever. Das ist der zweite Teil von Eli Roths im Erstlingswerk. Genau. Da geht es um eine Seuche, also der typische Zombie-Seuche-Film. Speziell aber daran ist, Regie hat der Ty West geführt, wo den Horrorfans aufgefallen ist mit House of the Devil. Und wo vor allem toll ist, weil er richtige Filme macht, die aussehen, als wären sie in den 70er gemacht worden oder in den 80er. Also so ein bisschen Deathproof-Look, Grindhouse-Look. Das bringt er auch in Cabin Fever 2, Spring Fever, wo der Virus in die Bohle vom Abschlussball von einer Highschool gelangt. Und sehr kreativ. Genau. Und dort sich dann die alle infizieren. Dann gibt es natürlich noch eine Liebesgeschichte und so weiter. Das Ganze aber sehr schwarzhumorig und wirklich grusig, also so ein bisschen ekelzeug. Ich gebe dem auch 3 Sterne. Ich meine, geht 82 Minuten. Das kann man noch kann man schauen. Und die Figuren sind natürlich ein Witz. Aber einfach so ein bisschen der Style und der Humor haben mir noch gefallen. Obwohl der Ty West ja dort hat's irgendwie, ist nochmal umgeschnitten worden, der Film anscheinend. Das könnt ihr nachlesen. Aber bei weitem nicht so schlimm wie erwartet auch. Und darum auch 3 Sterne. Und für jeden Fan von älteren Horrorfilmen ist das sicher noch eine nette Hommage. Gehen wir weg von den grusigen Sachen. Gehen wir zu den, ja, möchte gerne lustigen Sachen. Ich habe gesehen I Love You, Beth Cooper. Das ist ein Film mit Hayden Panettiere, oder wie die jetzt heisst. Die von Heroes. Genau, die von Heroes. Und einfach so ein totaler Loser verliebt sich in sie und dann am Abschlussball, der Abschluss 4 darf er eine Rede halten und anstatt irgendwie alle zu loben, dass sie super klasse sind, sagt er I Love You, Beth Cooper von allen Schülern und Schülerinnen. Ui. Ui. I would like to say here today the one thing I will regret if I never say. I love you, Beth Cooper. You embarrassed me, but it was so sweet. I'll have to let Ui. You live. Viel Mut. Könnte meinen, dann geht es sympathisch weiter. Tut es aber nicht, weil einfach der Hauptcharakter so ein Vollpfosten ist, der eigentlich völlig egal ist und nur eigentlich peinlich ist. Das geht über Tampons in die Nase stecken, weil er Nasenblüten hat, bis zu Spider-Man-Unterhosen. Ja, das ist ja dann so lustig, wenn dann die Frauen den sehen täten. Ja, die Hose hat er übrigens nicht mehr, weil dann, dass es ein Waschbär hat in die Hose geklaut. Oh, oh! Das ist aber lustig. Schon. Das ist von Chris Columbus, gell? Genau, Chris Columbus hat früher noch Kevin allein zu Hause gemacht. Genau. Und die erste Harry Potter, die ersten zwei Harry Potter. Mrs. Doubtfire, Percy Jackson hat er gerade noch gleichzeitig fast gemacht. Jetzt ja. Noch. Eben, und vor allem das Beth Cooper-Ding, es ist überhaupt nicht, es ist selten lustig, mehr Peinlichkeiten drin. Hat seine Momente, aber schlussendlich einfach so, muss man nicht sehen. 2,5 Sterne. Es ist aber noch viel für das, das so. Okay, 2 Sterne. Ist auch noch viel für das, so findest. Was ist denn gut gewesen? Was ist denn gut gewesen? Hat ein paar lustige Slapstick-Szenen drin. Sie müssen da vom Freund flüchten von der Beth Cooper, der natürlich total sauer ist. Das ist so ein brutaler Marine mit Oberarm wie Arnold Schwarzenegger. Bis auch von dem davor säckeln und ja, ein bisschen überall reinlaufen und Fahrzeuge überfahren werden, das finde ich noch glatt. Okay. Ich habe noch gesehen Dachkantine. Ich weiss nicht, kennst du Dachkantine, Zürich? Nein, kenne ich nicht, da bin ich zu jung. Bist du zu jung? Das war ein legendärer Elektroclub, irgendwo dort im Donimalkerei-Areal. Und das ist ein Dokufilm, der das Abschlussfestival dokumentiert und ein bisschen die Partygänger und die Musiker aus der elektronischen Szene untersucht. Und das ist leider weder informativ noch irgendwie spannend. Es ist einfach ein Film für Fans von dieser Dachkantine, kann man sagen. Ja, wahrscheinlich, ja, weil da wahrscheinlich noch irgendwelche tollen Leute auftreten, die ich natürlich nicht kenne. Das Ganze ist dann auch so ein bisschen mit extra Bildstörungen und so ein bisschen, um die Musik im Elektro ein bisschen anzupassen, ist dann auch noch ein bisschen trendy gefilmt und so, wie ich es gerne habe. Mich hat das einfach nicht gross interessiert und du bist in dem Fall auch nicht interessiert. Nicht wirklich, nein. Was bist du denn interessiert? Triangle, wo du letzte Woche mal eingeleitet hast, noch nie vorher von einem Film gehört, sei ganz schön, der Horrorfilm, der originelle Horrorfilm aus den Staaten. Ist nein, es ist Britannien. Ist aus Britannien? Vom Severance. Okay, Machen. Genau, vom Christopher Smith. Genau, der gute Mann. Also wo das Geld kommt, weiss ich nicht, aber er ist ein Brit, oder? Ja, jedenfalls geht es um einen normalen Bootsausflug, dann kommen ein paar hohe Wellen und dann nachher gehen die verschiedenen Leute, sind glaube ich irgendwie 5 oder 6 Leute, retten sich dann auf einen verlassenen Frachter. Haben wir noch nie gesehen. Haben wir noch gar nie gesehen. Nein. Man hat natürlich Filme wie Ghost Ship oder Virus. Schon wieder verdrängt. Schon wieder verdrängt, ja. Darum ist es ganz neu. Ja, und dann passiert dort ein bisschen komische Sachen. Ja. Ich verrate jetzt nicht mehr. You know what I do when I have a bad dream? I close my eyes and I think of something nice. You enter a place you have never been. I recognize this corridor. Everything you see, you have seen before. Den hast du ja auch gesehen. Den habe ich auch gesehen. Wie hast du den gefunden? Ich habe den mittelprächtig gefunden. Ich eben auch, weil die Story hat man noch gut 10 Minuten auf dem Boot hat man durchschaut, man weiß, was passiert. Und ja, es ist sehr vorhersehbar eigentlich für das, dass er sich lobt, dass er so unvorhersehbar ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir etwas verpasst. Philosophische, psychologische Tiefe. Oder vielleicht, ja, Tommy lernen sie halt einfach noch ein bisschen gern. Ja, die sind nach leichter begeistert, oder? Das bringe ich immer wieder nach Paranormal Activity, aber über das diskutiere ich mit dir nicht mehr. Ich weiss, dass du den super findest. Und der Bösewicht mit dem Sack über dem Kopf, den haben wir auch schon gesehen in The Orphanage. Toller spanischer Film. Nein, Triangle. Ich habe noch das Gefühl, es geht noch ein bisschen mehr um das Mythos vom Bermuda-Dreieck und dem Verschwinden und so. Das ist dann alles irgendwie nicht gekommen. Das nein, ist es ist eigentlich... Was soll man sagen? Ein Raum-Zeit-Kontinuum oder so etwas. So irgendetwas, ja. Ich habe auch noch mal etwas Gefürchtiges gesehen. The Fourth Kind. Das ist ein absoluter Blödsinn. Das ist ein Film, der wechselt zwischen echten Aufnahmen. Ich mache jetzt hier Gänsefüßli im Raum. Und gespielten Aufnahmen. In Nome, Alaska verschwinden ganz viele Leute. Das ist der einzige Fakt, glaube ich, von diesem Film, dass dort wirklich viele Leute verschwunden sind. Und der erzählt eine Geschichte von einer Psychiaterin, Psychologin, die so Fälle untersucht von Leuten, die Albträume haben von Eulen. Das ist ja so wahnsinnig unheimlich. Da kommen Close-ups von Eulen mit unheimlicher Musik. Das schudert einem gerade. Und eben der Film ist von dem her noch innovativ. Er fängt an mit der Mila Jovovich, die auf einem zuläuft und sagt: Hallo, ich bin Mila Jovovich und ich spiele die und die. I am actress Mila Jovovich and I will be portraying Dr. Abigail Tyler. This film is a dramatization of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archive footage, some of what you're about to see. Is extremely disturbing. Aha. Und, hast du mit dem Making-of angefangen? Nein, das fällt so an. Und dann sieht man gleichzeitig im linken Teil des Bildes, so Splitscreen, sieht man Mila Jovovich und auf der rechten Seite dann eine andere Schauspielerin, die dann die echte darstellen soll, so in körnigem Videomaterial. Und da gibt es ganz viele Splitscreens und so weiter. Und also wer irgendwie das Gefühl hat, die echten Aufnahmen sind echt, also nein, und es passiert nichts unheimlich, es lebt wirklich nur von dem Gimmick, wo keiner ist, weil wenn man das nicht glaubt, dann funktioniert der Film nicht. Und der Elias Koteas verschwendet noch seine Zeit und nein, und also man kann sich nicht entscheiden, ob jetzt Mila Jovovich die schlechtere Schauspielerin ist oder die, die echte spielen. Es sind beide etwa gleich falsch. Und ich gebe dem ein Sternchen und das ist langweilig. Und ich bin dreimal ein bisschen aufgepumpt ab billigen Verschreckeffekt. Aber sonst wäre ich eingeschlafen, wahrscheinlich. Aber was ist jetzt der Unterschied zu Paranormal Activity? Das sind ja viele Unterschiede. Ja, wenn ich dich jetzt so höre und so. Also die nachgestellten Szenen, das sind ja der Unterschied. Mhm. Okay. Aber das Ganze ist noch hochglanz und stylisch auf der einen Seite zu all dem Video-Footage. Okay, das meinst du, Paranormal Activity lebt auch ein bisschen vom Low-Budget. Genau, Bonus. Und das fühlt sich also 100-mal echter an, wie hier die echten Sachen im Dings. Okay. Kein Hochglanz für Marco also. Nein, das war nie gewesen. Okay, gehen wir zu einem Schwarz-Weiß-Film. Das ist aber etwas Spezielles, weil es ist Trickfilm, Schwarz-Weiß. Man hat mit Motion Capture hat man ein schwarz-weißes Trickfilm-Epos gemacht. Und das Ganze nennt sich Renaissance. Renaissance. Renaissance. Das ist ein Remake von Blade Runner. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, aber es hat natürlich all die Stilelemente, Film Noir in der Zukunft. Und die Stadt, also es spielt in Paris 2054. Richtig. Mit der Stimme von Daniel Craig, Ian Holm und weiteren. Mir fällt gut an, kennen wir. Jonathan Pryce, kann das sein? Ja, genau. Ist aber eine französische Produktion, ist aber auf Englisch produziert worden. Also wenn man so die Lippen anschaut, ja, dann passt das mit der englischen Tonspur. Haben sie doch ein bisschen mehr Publikum vielleicht wollen Um was geht's da? Es geht da darum, die böse Firma. Genau, es gibt eine böse Firma, die stellt irgendwie Schönheitskosmetik her und dann verschwindet eine der wichtigsten Vorsteherinnen verschwindet dann einfach und dann wird die Polizei unter der Leitung von Karras, das ist die Sprechrolle von Daniel Craig, wird dann beauftragt, die Frau wieder zu finden. Hilfe kriegt er natürlich von der hübschen Schwester von der Vermissten, wie das so üblich ist in diesen Filmen. Mhm. Hat dir das gefallen? Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem die Machart, wirklich nur mit schwarz-weiß. Es ist nicht irgendwie, hat es jetzt noch dort einen Farbtupfer oder dahinter oder so? Nein, es ist wirklich konsequent. Es hat noch Farbtupfer. Hat es? Ja, in zwei Szenen ist es Farbe. Mir hat auch sehr gut gefallen. Ich gebe dem 4 Sterne, fast 5. Eben vor allem visuell und der Ton von der DVD ist super gesehen. Was ich da schon gefunden habe, ist halt, die Story ist halt einfach, was es ist. Ja, hat man schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde den Schluss noch echt überraschend eigentlich. Also, aber auch ein bisschen dumm. Nein, ich habe den Knall hart und gut gefunden. Also Renaissance sollte man sicher mal schauen, finde ich. Also sich besorgen. Ja. Ich habe nicht nur Renaissance gesehen letzte Woche, sondern auch Rendition. Es ist, dass es Post-Irak, geht es überhaupt Irak? Nein, es geht nicht um Irak. Ich erzähle es euch. Es geht um die... Aber es geht um... Ja. Also es geht um Reese Witherspoon, wo verheiratet ist mit einem... kommt er aus Afrika oder Arabien oder Persien oder irgendwo. Und er kommt nicht mehr heim nach einem Meeting. Und langsam aber sicher findet sie heraus, dass er wegen Verdacht auf Terrorismus gefangen genommen wurde, gefoltert und befragt wird vom CIA, vom Jake Gyllenhaal. Das ist ein sehr kritischer Film über die Außenpolitik. Aber schlussendlich doch einfach zu viel wieder drin reingestopft. Also da gibt es einen Subplot mit einer Tochter und... Also, mir war das irgendwie zu viel. Es war zu viel. Mir hat es knapp noch besser. Hat sie das knapp besser. Und der Jake Gyllenhaal, dem habe ich also jetzt gar nicht abgenommen, die Rolle. Ja, der Jake ist ein Lieber. Nein, ja. Mir hat er passt. Nein, das ist... Also gute Darsteller, muss man vielleicht noch sagen, Jake Gyllenhaal, eben nicht so gut. Aber Reese Witherspoon, Alan Arkin, Peter Skarsgård und... Meryl Streep. Meryl Streep und der... Wie heißt er? J.K. Simmons. J.K. Simmons. Auch toll, mal in einer nicht humoristischen Rolle zur Abwechslung. Eine schöne Atmosphäre ist von Gavin Hood inszeniert gewesen. Der Zotzi, ja. Der Zotzi und einer von meinen meistgehassten Filmen von den letzten paar Jahren, der X-Men Origins Wolverine. Wo ich mir ja auch nur Feinde besorgen kann mit dieser Meinung. Du bist ein armes Kind. Durchschnitt gesehen. Und, aber ich habe zum Glück dann noch einen tollen Film geschaut. Eine. Das ist natürlich dein Film, hä? Das ist mein Film. You Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference. I became a Marine for the hardship. I told myself I can pass any test a man can pass. All I ever wanted was a single thing worth fighting for. Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora. You should see your faces. We have an indigenous population called the Na'vi. They are very hard to kill. This is why we're here. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Their village happens to be resting on the richest deposit, and they need to relocate. Those savages are threatening our whole operation. We're on the brink of war, and you're supposed to be finding a diplomatic solution. Avatar von James Cameron. Genau. Rausgekommen auf DVD und Blu-ray. Genau. Und da ist der Markt natürlich ganz schnell. Wir haben zusammen Blu-ray geschaut. Genau. Jetzt über den Film selber muss man ja eigentlich nicht mehr viel sagen. Nein, da ist schon genug erzählt worden. Also, wir haben zwar nicht so viel darüber diskutiert, muss man jetzt sagen. Nein, hier im Podcast jetzt weniger. Du findest natürlich ein Meisterwerk sondergleichen. Wieso sagst du jetzt, dass es so abschätzig? Nein, das sage ich, das ist doch nicht abschätzig. Also das ist es ist eine technische Revolution, es ist ein altmodisches Geschichtenerzählen, es sind archetypische Figuren, die immer funktionieren. Und es ist Kino und genau, es ist Geldschleuderei Kino. Und es macht Spass. Und ich meine, viele kritisieren immer die Story und so, aber ich finde halt eben, dass gerade die Einfachheit, dass es eigentlich so zugänglich auch macht, oder? Mhm. Und ich habe da kein Problem. Ich habe nie ein Problem gehabt mit der Einfachheit, aber ich gebe trotzdem 5 Sterne. 5,5 Sterne sind da so. Weil es ist wieder mal so das Film gewesen, wo du wirklich im Kino bist gesessen und bist verzaubert worden. Und da kannst du einfach immer schauen. Also ich kann da immer schauen. Das haben wir auch gemacht. Ja, Blu-ray. Fantastisch. Sensationell. Das ist jetzt, würde ich sagen, der neue Standard. Also ich glaube, das ist jetzt die schönste Blu-ray, die ich gesehen habe. Mhm. Die Farbe vor allem. Also. Das Bild der Wahnsinn natürlich ein bisschen heller als noch im Kino, weil jetzt haben wir ja die Sonnenbrille, die Idee genau. Da und fast noch ein bisschen schöner. Also, vor allem da die Drachen und so, die knalligen Farben kommen wirklich voll zur Geltung. Es ist schön, ja. Wirklich sehr schön. Und das Ganze auch auf 16:9, hat ja der Cameron gesagt, dass das seine Lieblingsfassung sei. Es ist ja in ein paar Kinos, glaube ich, Breitbild gemacht worden, hat dann aber an Höhe verloren. Und so fühlt es natürlich auch der ganze Heimfernsehen aus. Und das ist schön. Natürlich Pech, die neue 21:9 Fernseher hatte. Genau. Den ich auch noch gekauft. Obwohl, jetzt habe ich noch einmal gesehen, gibt es schon einen 3D-Fernseher für 2999. Ja. Yeah. Aber ich warte noch ein bisschen, ob sich das noch durchsetzt. Mir nimmt es halt den Wunder, wie das mit dieser Fußball-WM wird aussehen. Da bin ich auch schon gespannt. Soll ich das ja in Kinos sogar genau, zeigen? Genau, soll in Kinos gezeigt werden. Ich habe jeder 3D-Brille in die Hand gedrückt. Yeah. Und ja, wird dann schwierig sein mit dem Bierkonsum, wo der Fußballfans das können zu handeln. Dass die den Kinos auch wieder super verlöhnt. Aber eben, der Avatar Blu-ray, ich glaube vor allem auch, dass der Film ist, wo vielleicht Blu-ray ein bisschen zur Masse wird. Wo die Masse zu Blu-ray wird bekehren, wenn die dann überall als Demo-Material läuft. Ich hoffe es auch, ich hoffe es schwer, dass der endgültige Durchbruch kommt. Super aus und tönen tut sie sowieso super, das ist ja klar gewesen. Kommen wir zu den News. Es sind ein bisschen magere News in dieser Woche. Gerade halt, weil wir auch schon wieder eine Woche nachher wieder dran sind. Um den Spider-Man ist schon lange ein Theater. Genau. Von der Meldung, dass Sam Raimi und Tobey nicht mehr dabei sind. Genau. Über mögliche Regisseure, wo es natürlich gefunden worden ist. Der Mark Webb von 500 Days of Summer. Und dann die Ankündigung, dass es wird die Jugendjahre sein, wo man wird behandeln im neuen Spider-Man. Genau. Und dann natürlich jetzt die meisten Angst gehabt, oh nein, Zac Efron und Vanessa Hudgens, oh nein, bloß nicht. Die Namen sind Gott sei Dank noch nicht gefallen, dafür aber viele andere. Es könnte aber noch kommen. Weil es ist, glaube ich, immer noch nicht so definitiv. Es ist definitiv bekannt geworden, dass der Logan Lerman, der Hauptdarsteller von Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, würde die Hauptrolle spielen. Sony hat dann aber gerade gesagt, nein. Er hat gesagt, er hätte Gespräche geführt, aber sie dann nicht in Betracht gezogen worden. In Betracht gezogen wird jetzt vielleicht der Josh Hutcherson. Der kennen Fantasy-Vampir-Fans vielleicht aus The Vampire's Assistant, Cirque du Freak. Cirque du Freak. Oder auch aus einem wahnsinnig tollen, ironisch gemeinten Journey to the Center of the Earth mit dem Brendan Fraser, dort ist er der Sohn. Ich bin einfach, wenn ich alle diese Bubis anschaue, ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt der Spider-Man so verjüngt wird. Aber was ist der Tobey Maguire? Tobey Maguire war am Anfang auch ein Bubi gewesen. Gut, der ist immer noch ein Bubi, also der sieht immer noch wie ein Bubi aus. Aber da haben die ja die ganze Welt gerufen und dann nachher haben sie gesagt, mal, so schlecht ist es auch wieder nicht gewesen. Ja gut, schauen wir mal. Schade ist, dass der John Malkovich mit dabei ist. Er hat offiziell verlauten lassen, dass ja, er hätte den Vulture gespielt im Spider-Man 4. Wäre das noch in den Händen von Raimi gewesen? Malkovich sehe ich gern. Wäre sicher ein cooler Bösewicht gewesen. Mhm. Man denkt da zum Beispiel an einen Wahnsinnsfilm wie Aragorn. Con Air. Con Air hat einen geilen Psychopath gespielt. Das muss man nochmal an. Ja, also jedenfalls, jemand Neues ist bis jetzt immer noch nicht gefunden. Wir schauen weiter. George Hutcherson. The Haunting in Connecticut. Ist ein Überraschungserfolg gesehen, Kleine. Routiniertes Geistergeschichtchen, habe ich okay gefunden, habe ich im Kino gesehen. Der Schnitter, also der Schnitt, wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Der Schneidemann. Der Kötter. Der Kötter. Ja, genau. Der Kötter von Haunting in Connecticut darf die Fortsetzung inszenieren. Und die heisst A Haunting in Georgia. Wow. Das ist noch clever, oder? Einfach geografisch verlegt. Mhm, ja, voll. Das ist super. Ich meine, ich könnte jetzt ein paar Bundesstaaten abgrasen. Ja, finde ich gut. Das geht noch so viele. Interessant ist halt einfach, dass man sieht, dass Cutter oft zu Regisseuren aufsteigen. Wir haben es gerade gesehen beim Kevin Kreutert. Ja, vom und Cutter von den Cut-Filmen genau. Saw zum Regisseur aufgestiegen. Oder natürlich ein bekanntes Beispiel ist der Stuart Baird. Genau, ja. Wo dann Executive Decision hätte inszenieren, nachdem man glaube bei Die Hard oder bei Speed. Bei Die Hard hat er geschnitten und dann Executive Decision kann ich es gar nicht. Und bei US Marshals hat er Regie geführt. Also, da wissen wir, wo dass wir wieder anfangen im Filmbusiness. Ja, gut zu wissen. 3D! Ja, haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet. Genau. Bis jetzt eigentlich so am Popcorn-Kino vorenthalten gesehen. Mhm. Den grossen Geldmacher. Und jetzt, der Martin Scorsese macht seinen nächsten Film in 3D. Er ist nämlich der, der rausgekommen ist und gesagt hat, nein, nicht nur das Spektakel soll in 3D sein, auch etwas wie Precious soll doch in 3D gefilmt werden in Zukunft, weil es mehr Tiefe, mehr Dimensionalität gibt. Ja, wollte ich wirklich sehen, wie die Monique Naschenbecher anrührt. Ja. Ich glaube, da müssen wir nichts dazu sagen. Ich meine, ein guter Film ist ein guter Film. Ja. Aber jetzt schlussendlich 2D oder 3D ist... Ja, es ist einfach das Erlebnis halt, das man hat, oder? Ja, im Kino und... aber das Erlebnis... Aber ich weiß nicht, wie alt ist das Scorsese? Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nein. Er wollte jetzt wirklich noch auf den 3D-Zug aufgumpen. Mit dem neuesten Film. Der Robert De Niro hat beim Mitspielen seinem neuesten Film. Ja. Ja. Der Charlton Copley, District 9, wie findest du den? der kann schon richtig Englisch, oder? Der kann nicht nur das holländische Englisch, oder? Das weiss ich nicht. Das weiss ich nicht. Das sehen wir dann im A-Team. Genau, er spielt den Murdoch dort. Ja. Und wir sehen ihn bald in einem neuen Science-Fiction-Film mit dem Namen I Am Number 4. Ist das so ein bisschen die Vorstufe von Nummer 5 lebt, oder? Das weiß ich nicht. I Am Number 4, das ist ein Alien-Teen-Film. Nein. Unter der Regie von DJ Caruso. Aha, okay. Eagle Eye und... Taking Lives. Und der andere, Shia LaBeouf, da genau. Dort ist der Charlton Copley. Siehst du ihn als zukünftigen Star? Das ist nein, meine nicht Frage wirklich. Eigentlich nein, nicht zu wirklich. Dem Thema. Ich sehe ihn immer noch ein bisschen so als Steve Buscemi. Ich bin so im Hintergrund, die Nebenrolle, immer im Hintergrund agierend. Bringt dann einmal einen guten Spruch und verreist dann schnell wieder. Mir nimmt es ja noch ein Wunder, wie seine Karriere so verläuft, ehrlich gesagt. Ja, also ich würde sagen, wenn er mal einen Oscar gewinnt, dann wird er vielleicht jemand, aber sonst, ich glaube, wird er sehr schnell in der Versenkung verschwinden, wenn er sich nicht bei den Kultstatus aufbauen kann. Nicht in der Versenkung verschwinden wird der Ridley Scott, der jetzt dann mit Robin Hood ins Kino kommt. Er produziert eine Miniserie über Pompeji, das ist ja aktuell, Vulkan und so, Asche und so. Genau, die können nicht nur den ganzen Flugverkehr lahmlegen in ganz Europa. So, die können ganz Pompeji in Schutt und Asche legen. Das ist ja der Vulkan dort, das ist der Vesuv gewesen, oder? Wo dort ausgebrochen ist. Das hat der Film werden von Roman Polanski. Wird jetzt eine Miniserie produziert von Ridley Scott und das ist jetzt etwas, was ich mit Spannung erwarte. Wieso? Was, wieso? Vulkan? Effekt? Altertums-Epos, Ridley Scott schmeißt Geld, wird wahrscheinlich eine aufwendige Fernsehproduktion. Okay, ja, bei Fernsehen bin ich oft kritisch, das ist so. Das hat immer so ein Mief dran. So das ist schon so, aber es gibt schon so Miniserien, die nicht schlecht sind. Nicht schlecht sind? Nicht schlecht. Nachdem, du weißt, es geht drei auswendig. Ja, Band of Brothers. Okay, eine. Gut. Der Chris Pine ist der Jack Ryan. Gut zu wissen. In einem Film mit dem Arbeitstitel Moskau. Gute Nachfolge für Harrison Ford und Alec Baldwin. Man muss in dem sagen, gute Nachfolge für den Ben Affleck. Jedenfalls. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Der Pine, ja, der... The Kirk. The Kirk, ja. Hören wir auf. Nicht der Kirk Cobain, aber der Kirk. Der Ruby spielt übrigens nicht der Kirk Cobain. Nein, Cobain, ja, das ist dementiert worden. Das wollte ich mal anspielen. Aha, gut zu wissen. Ja, ich sehe irgendwie schon noch den Chris Pine als... Jack Ryan, wow, das reimt sich, das kann ja nur gut gehen. Pine und Ryan, ja. Super. Kommen wir zu weiteren Sequels. Robin Hood 2 ist schon geplant, bevor der erste ins Kino kommt. Der Ridley Scott findet, der erste sei nur die Entstehungsgeschichte und beim zweiten kann man es dann richtig schädern. Ja. Ist das eine Entschuldigung echt für einen langweiligen ersten Teil? Das ist eine Entschuldigung jetzt für die lahmen 3D-Effekte, um nachher zu zeigen, wir machen es im nächsten Teil, machen wir es dann besser. Es wird nicht 3D. Wird es nicht 3D? Es wird nicht 3D. Er hat sich durchgesetzt. Der hat sich durchgesetzt? Ja. Da sind wir aber froh. Sind wir froh, oder? Wahrscheinlich hat er dann so eine Klausel gehabt, dass er jetzt, wenn er es bei dem nicht macht, dass er bei Robin Hood 2 den 3D macht. 3D wird sicher auch Cloudy with a Chance of Meatballs 2 sein. Darauf freust du dich wahrscheinlich. Ich weiss nicht recht. Die Story ist fertig. Es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Die Maschine ist kaputt. Unnötig. Unnötig? Nicht unnötig ist die Expendables. Nein, das ist überhaupt nicht unnötig. Also für die meisten wird es etwas total unnötig sein. Man wird wahrscheinlich den Kopf schütteln. Wenn man in den Wurlen kommt, ja, ich bring meine Freundin noch mit. Ja, außer man ist in den 80er geboren und bist du nicht. Ja, du bist auch 80er. Ich bin auch 80er, ja, spät, so spät 80er. Expendables, das tönt so. They are the world's greatest mercenaries. The only life they've ever known is war. The only loyalty they've ever had is to each other. Give this job to my friend here. He loves playing in the jungle, right? Right. It's his problem. Are you crazy? Gonna kill me? You're welcome. Every one of us is expendable. Yeah, problem. Da ist also die Elite. Da ist jetzt wirklich die Liebe. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li. Mickey Rourke, Eric Roberts, Dolph Lundgren. Ja, der Dolph Lundgren. Und dann gibt es natürlich noch ein Cameo vom Schwarzenegger und dem Bruce Willis. Also das ganze Planet Hollywood ist vereint in einer Kirche in dem Trailer. Geiler Trailer. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Nein! Da warten wir jetzt den Actionfilm vom Jahr. Ich denke, da sitzen wir rein und schmuggeln im Rucksack ein paar Bier mit und dann kommt das gut. Das kommt sicher gut. Ich hoffe einfach nicht, dass er sich zu ernst nimmt. Ich hoffe es um Gottes Willen nicht. Was ich etwas schade finde, ist, dass schon im Trailer der Schwarzenegger gezeigt haben. Aber ich denke, das ist für die grosse Masse. Dass die das dann schauen, die vielleicht nicht weiss, dass er nur eine Szene da drin hat. Hast du noch News? Eine News haben wir noch vergessen. Die tollste. Die tollste? Michael Bay. Kenne ich. Macht eine Reality-Fernsehshow. Kein Roboter drinnen oder so, oder? Nein, die heisst One Way Out. One Way Out. Genau. Die soll sich ein bisschen in seinem Stil anpassen. Mit schnellen Bildern nachverkitzeln. Und es wird eine Wettkampf-Game-Show mit so, weißt du auch nicht, Bungee-Jumpen und weißt du auch nicht, einfach so extreme Sachen, glaube ich. Okay. Michael Bay, ich hatte früher gerne. seit Transformers 2 finde ich, kann ruhig zum Fernsehen kommen. Kommen wir zum Kino. Brooklyn's Finest, das ist das Cop-Drama von Antoine Fuqua. Regisseur von Replacement Killers, Training Day, Tears of the Sun und King Arthur. Die letzte, also die letzten beiden hättest du jetzt nicht müssen erwähnen. BK Project. Highest crime area and the highest crime precinct. Watch what he walk. Watch your mouth. Blink, blink, blink. One cop struggling to keep his cover. These cats I know uptown. They want to buy from us. They ain't sound real confident. I trust them, man. I wouldn't even come to you with this unless I did. Set it up. I want my life back, Bill. And I'm working on it. Work harder. One cop desperate to support his family. We're expecting twins. You need a new house. I don't have all the money. No, that's not a problem. The situation is complicated, that's all. One cop just trying to get by. I don't want to do something useful. Dabei sind Don Cheadle, Richard Gere und Ethan Hawke und natürlich der Wesley Snipes. Gangster. Seit Blade Trinity nicht mehr auf der grossen Leinwand gewesen. Hat man ihn vermisst? Jetzt wenn man das sieht. Also. Nein, nicht wirklich. Man hat ihn nicht vermisst. Jedenfalls nicht in so einer Rolle. Ja, Brooklyn's Finest, das läuft so ein bisschen auf den Pfaden von Training Day und anderen eher ernsteren Cop-Dramas. Mir fällt jetzt gerade keine ein, fällt dir jetzt gerade einen ein? Eben gerade letzte Woche haben wir ja gehabt, Pride and Glory. Pride and Glory. We Own the Night. American Gangster natürlich, ja. Auch ein bisschen drin spielt mit all diesen Drogengeschichten. Gesamthaft, gerade schon als Kurzfazit, eine mittelmäßige Sache. Da hätte man wirklich mehr daraus machen können. Es erzählt eigentlich die drei Geschichten vom Undercover-Agenten Don Cheadle am wirklich brutalen Ethan Hawke, der für seine Familie alles macht. Und dann vom alternden Richard Gere, der kurz vor seiner Passionierung steht. Eine Geschichte passt überhaupt nicht, und zwar die von Richard Gere. Eine absolute Fehlbesetzung. Genau. Sein Handlungsstrang ist zwar altbekannt und als solches nicht schlecht, aber mit ihm wird es einfach zu einer unfreiwilligen Lachnummer. Ich würde gerade sagen, Lachnummer. Er ist einfach nicht glaubhaft irgendwie. Der nette Herr aus Pretty Woman, lässt dumme Sprüche, also lässt, ja, nicht gerade rassistische Sprüche ab, aber völlig zynisch und geht zu Prostituierten. Gut, das Pretty Woman hat ja auch nichts anderes gemacht, aber gut. Nein, also die Geschichte scheitert wegen Richard Gere. Jetzt die anderen beiden Geschichten finde ich eigentlich okay. Der Ethan Hawke hat sich so ein bisschen auf die Rolle spezialisiert vom abgefuckten Cop, der möglichst brutal ist. Der Don Cheadle als Undercover-Agent auch sehr glaubhaft. Also das war meine Lieblingsgeschichte gewesen. Die haben wir zwar auch schon 100 Mal gesehen, aber ich denke, wenn man da mit ihm noch ein bisschen mehr auf seine Hintergründe, wieso er jetzt genau aus dem raus will, ja, dann hätte man einen 90-minütigen spannenden Film daraus machen können. Das ist schon so. Mir hat jetzt eher noch die Ethan Hawke Story. Yeah. Die hat man jetzt noch eher gebastelt. Also das andere war wirklich ein bisschen unausgearbeitet gewesen. Ethan Hawke hat man gewusst, was man hat. Der hat sein Ziel vor Augen gehabt und hat es fast durchgezogen. Also so viel darf man sagen. Und am Schluss wird ja alles zusammengeführt. Genau. Das aber eher zufällig so ein bisschen. Es war eher so ein Müssen gewesen. Also wirklich so ein Innendruck zusammenfügen. Es hätte einfach müssen passieren und dann wirkt es auch nicht wirklich glaubhaft. Auch nicht glaubhaft ist Alan Barkin. Genau, als brutale Oberpolizistin oder was die immer erzählen, darstellen. Also einfach lächerlich. Ja, mir hat es. Ja, atmosphärisch ist es relativ dicht und es war nicht schlecht gewesen. Aber eben storymässig haben wir alles schon gesehen. Dann eben der Richard Gere und das Finale, das komische, was mich an Crash auch erinnert, dass die Leute, die immer ineinander reinbotschen, zufälligerweise. Und ich als Crash-Fan. Das ist übrigens ironisch gemeint. Ich hatte dann da nicht so Freude gehabt. Ich als Crash-Fan nicht ironisch gemeint, hatte ich auch nicht gut gefunden. Also, zumindest von Brooklyn Finest. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, ich gebe mir aber doch 3 Sterne. Du hast eine gute schauspielerische Leistung von Don Cheadle und Ethan Hawke. Und gute Inszenierung. ja, ich würde sagen, höher und tiefer wäre unfair. Genau. Und auch so ein bisschen, dass Brooklyn die Helikopteraufnahmen über die Wohnsiedlungen, das war noch schön gewesen. Das ist schon glaubhaft, das Ganze inszeniert. Kommen wir zum anderen Film. Out Now hat Vorpremiere gesponsert, zusammen mit Radio 105 von Kick-Ass. Leave him alone! Who are you? I'm Kick-Ass. Kick-Ass erzählt die Geschichte vom jungen Kick-Ass, wie heißt er im richtigen Namen? Dave. Wo findet, wieso hat noch niemand ein Superheldenkostüm angezogen? Das hat jetzt gerade verdammt getönt wie er im Fall. Sag das nochmal. Nein. No, not! Ah! It is what it is. How about that, huh? Oh, yeah! Didn't see that, did ya? Think it's best that you just walk away. Well, maybe you shouldn't do that. What? Huh? You looking at me? Well, this is my business. Yeah! Superheldenkostüm anzogen und ich gehe Verbrecher bekämpfen. Ja. Man könnte doch eigentlich Gutes tun damit, oder? Auch als Comicbook-Freak. Und dann stellt er sich einen Taucheranzug und geht auf die Straße als Kick-Ass. Bald darauf aber lernt er aber noch andere Leute kennen, die doch schon probiert haben, Superhelden zu sein. Und das ist der Nicolas Cage als Big Daddy, wo sein Mädchen dazu trimmt, Hit-Girl zu sein. Mit Feuerwaffen können umzugehen, Butterflies auf die Weihnacht, auf den Geburtstag geschenkt und solche Gespässchen. Daddy, I'm scared. Come on, Mindy, honey. Be a big girl now. There's nothing to be afraid of. Is it gonna hurt bad? Oh, child. You're gonna be fine, baby doll. How was that? Not so bad. Kind of fun, huh? Jetzt Kick-Ass von Matthew Vaughn, Produzent von Guy Ritchie gesehen, dann Layer Cake und Stardust inszeniert, jetzt mit Kick-Ass Volltreffer. Volltreffer, muss ich wirklich nicht sagen. Voll in Arsch treten, muss man jetzt sagen. Kick-Ass ist geil. Kick-Ass ist geil. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Das ist wieder so ein Film, wo man es nicht anders kann sagen. Ich komme ins Zürich-Deutsch rein, wenn ich mit dir rede. Das ist schon aufgefallen. Das ist furchtbar. Roger Ebert. Der hat nicht so Freude dran gehabt. Der hat ein Sternchen gegeben wegen dem Mädchen, der da wirklich die deftigsten Wörter ausspricht. Also vielleicht, wenn man weiss, was das C-Word ist, was ja das schlimmste Wort überhaupt in der englischen Sprache ist. Das sagt sie zum Beispiel. Oh my gosh, I'm having the most fun I've ever had. I mean, being able to do this stuff, it's so crazy. Being able to have this level of fitness I've never had. Being able to do stuff I've never done before. It's so cool. I mean, some of the stuff I'd never do, ever, in real life, no. But, I mean, it's great to be able to know it. I mean, self-defense. Dann tut sie ganze Gangs dezimieren mit violetter Perücke. Da wird auch Kritik, dass sie zu sexualisiert ist für ein 11-jähriges Mädchen. Und hast du da ein Problem damit gehabt? Ich habe nicht. Hast du da geklatscht? Ich bin der, der geklatscht hat. Nein, das ist so ironisch übertrieben. Das ist wirklich extrem übertrieben. Extrem lustig. Das ist wirklich extrem lustig. Das ist ein Kill Bill. Genau. Ich habe gerade Ebert, wäre interessant zu wissen, was der Kill Bill gegeben hat. Nein, es ist wirklich Nonsens von Mitte bis Schluss, kann man sagen. Am Anfang nimmt es sich eigentlich recht ernst. Er baut sich die typische Comic-Geschichte auf, einfach ein Normaler, der langsam zum Superheld wird und dann... Auch die Farbe und so haben mich recht an den ersten Spider-Man erinnert, die mich ganze Inszenierung. Mich hat es ein bisschen als Watchmen, wo alles ein bisschen nicht so von dieser Welt war. Und dann nachher in der zweiten Halbzeit wird er eigentlich zur totalen Parodie. Genau. Im ersten nimmt er sich noch ernst. Das ist auch ein komischer Schnitt eigentlich, weil... Zuerst denkst du, du kriegst jetzt den Superheld in der realen Welt. Aber am Schluss kriegst du dann eigentlich wieder genau die Superheldenwelt, die wir schon kennen, einfach überspitzt bis zum Geld nicht mehr. Genau. Action-technisch der Wahnsinn, wenn es knallt, dann knallt es richtig. Tolle Sache, für so ein kleines Budget ist das wirklich... Also ich gehe dann nochmal schauen. Ich kann nicht von nochmal schauen. Nein, eben das ist so einer, wo man mehrmals schauen kann. Und vor allem auch mal etwas... Ja, ist ja nicht etwas Originelles, aber in der Zeit, wo wir so viele mittelprächtige Actionfilme hatten, habe ich wirklich wieder mal Freude gehabt, ja, es ist ein Wohltat, im Kino zu sitzen. Ja. Du kannst lachen, du kannst... Boah, und ja. Ja. Ideal, um mit einer Gruppe von Kollegen auch gehen und... Ist ideal. Hat aber auch ein paar Kritikpunkte, die muss ich jetzt noch schnell anbringen, ja, bevor wir da den endgültigen in Film Olymp aufentun. Bist du da auch beim Christopher Mintz Platz? Oder genau, ja. Der ist der nervt. Der nervt. Der nervt, der Red Mist. Genau, der ist ein Mist. First, he doesn't like Kick-Ass, doesn't like Red Mist, because I get on the TV and, you know, I got a cooler costume and I just took down a Coke dealer and I'm stealing all his thunder. And everyone is like, okay, Red Mist is the whole, you know, the new big deal. And then I contact him and we meet in an alley. And the first scene is like, you think I'm just going to be this like badass character with like this attitude and I'm going to be really rude. But I was like, dude, you're my hero. Der nervt wirklich noch. All seine Szenen sind, sie wiederholen sich. Er geht zweimal den Kick-Ass geholt, sind die Falle locken. Genau, das ist schon mal gesehen. Der Green Goblin Trick. Also den habe ich auch schwach gefunden. Wie hast du Nicolas Cage gefunden, muss man ja vielleicht noch sagen, als Big Daddy? Ich finde ihn weder überragend noch irgendwie mega schlecht. This has been going on for thousands of years. It just, in the old days, it was Greek myths, you know, or Arthurian myths. And then now it's Batman, and it's Superman, and Iron Man, and Spider-Man. All the comics are what empower people. I know people who are paramedics who are in the ambulance with a Superman t-shirt on underneath their uniform. I mean, these people exist. Durch, also nein, nicht also mir hat es gefallen, er ist ja ein Comic-Fan, das wissen wir ja. Genau. Er hat ja, glaube ich, seinen Sohn Kal-El genannt. Genau, ja. Und da kann er sich ausleben und ich habe es toll gefunden, ihm dazu zu schauen. Ein Kritikpunkt noch, ist die Story halt wieder mal wirklich sehr einfach gehalten. Aber die ganze Liebesgeschichte. Liebesgeschichte ist recht unglaubwürdig. Aber eben das Ganze ist ein Vehikel für die abstruse Szene und von dem her kann man das eben entschuldigen eigentlich. Genau. Bis auf den Red Mist, dort hat es wirklich Längen drin, wo die Geschichte aufgefahren wird. Genau, aber er entschädigt dann nachher auch wieder mit geilen Sprüchen, geiler Action und einfach ein geiler Film. Man muss es nochmal sagen, Kick-Ass ist wirklich der geilste Film bis jetzt von diesem Jahr. Ja, also der, wo man am meisten Fun hat. Genau. Gehabt, sozusagen. Was ich auch noch ein bisschen meine Mühe hatte, ist mit dem Tarantino-Zitat. Also... Dann mit dem Schulmädchen-Uniform. Also, und grob gesagt, einfach mit der Musikauswahl. So, eben so ein bisschen in den Action-Sequenzen schon sehr Tarantino-esk gesehen. Das schon, aber so das hat mich jetzt nicht gestört. Das nette Wort, das ich so gerne brauche, ein bisschen zu hip. Und so. Aber alles normal, sehr spassig. Irgendetwas wollte ich noch sagen zum Film, jetzt weiss ich es nicht mehr. Hast du nichts mehr Negatives? Ich habe nichts mehr Negatives. Nur der Christopher Mintz. Und dass es ein bisschen Platze. Und sich ein bisschen immer wiederholt und dass er am Anfang ein bisschen schleppend ist, aber... Aber wir sind uns in dem Fall mal völlig einig, das ist mega komisch. Das mal schon, ja. Das ist also ein bisschen unheimlich. Ich gebe 5 Sterne. Ich gebe 4,5. Wieso nur 4,5? Wegen Red Mist? Wegen Red Mist, so weil er immer ein bisschen repetitiv ist und weil er ein bisschen, ja, schwierig vorauskommt. Also er kommt irgendwie am Anfang oder richtig auf die Touren. Ich hatte eigentlich zu hohe Erwartungen gehabt, das kann man auch wieder das drauf. Ich habe eben keine Erwartungen gehabt. Ich habe gedacht, das wird so ein CRS-Film. Mal wieder. Da bin ich immer viel verwundert gewesen, dass du dem 5 Sterne gegeben hast. Ich habe wirklich gedacht, das ist wirklich ein CRS-Film gewesen. Nein, und der ist wieder geil. Dann gibt morgen wieder 2 Sterne und dem habe ich wirklich gerechnet. Nein, der ist wirklich erfrischend. Und dann habe ich deine glänzenden Äugel gesehen und dachte, yeah, okay, jetzt ist es passiert. Nein, der hat mich überzeugt und unbedingt schauen. Ja, das war's schon gewesen. Mit Episode 8 vom Outcast.ch. Machen wir noch einen Ausblick für Episode 9. Und zwar genau. Haben wir noch zwei Filme, die wir auch schauen müssen. Zum einen wäre das Date Night, der neueste Film von Steve Carell und der Tina Fey. Wo wir ein bisschen Angst davor haben wegen dem Resümee vom Regisseur. Sean Levy, Night at the Museum 1 und 2, The Pink Panther, Cheaper by the Dozen. Wir gehen mal ohne Erwartungen rein und vielleicht ist es ja noch amüsant. Happy Get Smart auch schon funktioniert. Habe ich auch okay gefunden. Ich hatte null Erwartungen. Und dann haben wir noch etwas Dramatisches. Brothers. Ein neues Drama von Jim Sheridan, der mit In America einen meiner Lieblingsfilme inszeniert hat. Oder CRS wieder mal nicht gesehen. mit Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire und Natalie Portman. Wenn wir es schaffen, schauen wir vorher noch das Original oder nachher noch. Es ist ja das Remake von einem dänischen Film, was viele ja nicht wissen. Darum hat es ja ein Remake gegeben. Was auch noch auf dem Programm ist bei uns, ist The Blind Side. Genau, der Streifen, wo Bullock den Oscar geholt hat. Genau. Vielleicht schaffen wir den auch noch, aber ohne Gewehr. Aber auf jeden Fall die zwei Filmreviews. Und vielleicht nächstes Mal auch noch eine Ankündigung, wer weiß. Da sind wir schon gespannt. Ja. Also, merci fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Macht's gut und geht Kick-Ass schauen. Genau, ist ein geiler Film. Ja, unterstützt den Film, weil ist mal etwas Frisches, trotz, auch wenn die Story ein bisschen ausgelutscht ist, aber die Umsetzung und das Feel ist doch. Bleibt frisch und gut nach. Und kicket Ass. Also. Eenie, meenie, miney, moe.